Ich hab gespielt wie ein Versager, wie ein verdammter Vollidiot. Meine Karten lagen offen, ich hatte alles außer Rot. Ich blöffte, wo ich konnte, doch bitte sag mir, wie man spielt. Wenn dir dein Gegenüber die rote Karte stiehlt. Sie ist aufgezeckt in meinen Wänden, ich war zu sehen, doch sah es nicht. Die Karte schweißt an ihren Händen und die Erwartung in ihrem Gesicht. Hab ich den Grund, jetzt schwarz zu tragen? Hab ich den Grund, zu resignieren? Ich war geprüft auf seinen Tagen, es wird Zeit, das zu kapieren. Ich bin es leid, für euch zu leiden, ich habe es satt, für eine Lüge zu schwören. Was ich geteilt vorher mit beiden, wird mir jetzt allein gehören. Sie ist auf Insekt in meinen Wänden, ich war zu sehen, doch sah es nicht. Den Kernschweiß an ihren Händen und die Erwartung in ihrem Gesicht. Ich war zu sehen, doch sah es nicht. Der Kernschweiß an ihren Händen, die Erwartung in ihrem Gesicht. Sie sah Insekt in meinen Wänden. Ich war zu sehen, doch sah es nicht. Zwischen all den toten Legenden, die Erwartung in ihrem Gesicht.